Yeah, Olli hat gesagt, ihr seid Pommes. Kein Plan, was er meint, doch irgendwie hab ich Hunger bekommen. Ich shine, so wie hunderte Sonnen. Deine Mom wiegt hunderte Tonnen. Sorry, das ist Insider-Shit. Sorry, back zu dem Wichtigen. Ich red ohne Nachdenken, um Rap zu berichtigen. Uns mit deinem deepen Part. Welches Leben wir so führen, wird uns meistens erst in der Retrospektive klar. David P., danke für den Beitrag. Frauen schlucken mein Saar, immer wenn ich Eid sag. Eid, Eid, Eid. Fuck it, es klappt nicht, Alter. Ich will jetzt mein Geld zurück. Fakt ist, Alter. In dieser Welt tragen Babys goldene Halsketten, während sich ihre Mütter ihre Finger in den Hals stecken. Falls Rappen dein Weg werden soll nach oben, rap dir einen Strick und dann nix wie ab auf den Dachboden. Und während du bei deinen Eltern lebst, geh ich schon mal auf Welttournee. Und tut dir dieser FHLKW, fühlt es sich an wie ein Crash mit deinem LKW. Und während du bei deinen Eltern lebst, geh ich schon mal auf Welttournee. Und tut dir dieser FHLKW, fühlt es sich an wie ein Crash mit deinem LKW. Das ist schön wie für Kiffer, wenn sie Einzug hatten. Das ist schön wie für Casper, sich Einzug hatten. Ein Scherz, und es ist Zeit für euch, Zeit einzupacken. Alia, komm back, um mir einzusacken. Und dieser Hengst hat gesagt, Rap braucht kein Abitur. Aber genauso wenig braucht Rap, so dann Hengst. Komm zum Einzelkampf, traue dich jetzt. Wobei wir beide eh schon wissen, wie's ausgeht. Also hau mich nicht so fest, bitte. Mein Körper hat so 1% Muskeln, die ich konsequent nutze, mir einen zu schrubben, um auf die Herrschaft von Weibern zu gucken, den Abzug zu drücken, wenn ich einen von euch wuchten seh. Diese Scheiße ist raw und bohrt sich einfach rein in dein Ohr. Wenn ihr meinen Humor liebt, braucht ihr mich hier. Ich lass mir Eggcreme auf den Bauch tätowieren. Und während du bei deinen Eltern lebst, geh ich schon mal auf Welttournee. Und tut dir dieser FHLKW, fühlt es sich an wie ein Crash mit deinem LKW. Und während du bei deinen Eltern lebst, geh ich schon mal auf Welttournee. Und tut dir dieser FHLKW, fühlt es sich an wie ein Crash mit deinem LKW. Ich leg ein Erdnuss-Bananen-Sandwich auf ein Stein, warte mit der Shotgun im Gebüsch und nenne es meine Elvis-Falle. Dieser FHL ist Malle, kein Plan, was ihr von mir wollt. Fuck it, ob ich der Welt gefalle. Natürlich tu ich's, daher kann ich mir so Sprüche leisten. Das ist arrogant, nicht für mich, aber für die meisten. Und man sieht dich nicht in einer Weile. Sorry, doch dein Chef sagt, die Klos reinigen sich nicht von alleine. Sorry. Und während du bei deinen Eltern lebst, geh ich schon mal auf Welttournee. Und tut dir dieser FHLKW, fühlt es sich an wie ein Crash mit deinem LKW. Und während du bei deinen Eltern lebst, geh ich schon mal auf Welttournee. Und tut dir dieser FHLKW, fühlt es sich an wie ein Crash mit deinem LKW.